Könnte ich bitte mit Herrn Wöllner sprechen? Herr Wöllner spricht gerade. Können Sie warten? Nein, das geht schlecht. Könnte Herr Wöllner mich vielleicht zurückrufen? Meine Nummer ist 21 23 15. Geht in Ordnung.